feder livere, da is van kuderman, da is van tribe rivere, is van tutelan. Unsen feder livere, da is van kuderman, da is van tribe rivere, is van tutelan. Da war, da war, von der Konja provinci, war, von den Kammerstadt, wie auf bloß drei Jahre alt war, war, a topa unsen Platz. Viro plus trei ore al quar, vara sto pa un sempas. Wieder flutter Jura al Barbara, Topa, unsen Platz.